Der Todeszins. Die große Versuchung von Staatsverschuldung liegt darin, dass sie grundsätzlich zunächst einmal die Ausgabemöglichkeiten erhöht, ohne dass man sich in politische Auseinandersetzungen um zusätzliche Steuern oder Einsparungen an anderer Stelle begeben muss. Auch Tilgungen kann man im praktischen staatlichen Handeln dann außer Acht lassen, wenn man davon ausgeht, dass die Staatsschuld als ewige Schuld immer wieder umgeschuldet wird, so wie es die allgemeine Praxis ist. Dies ist jedenfalls so lange unproblematisch möglich, als die Solvenz der jeweiligen staatlichen Einheit nicht in Frage steht. Der große Schock der Euro-Schuldenkrise bestand auch darin, dass die Märkte in Bezug auf die Krisenländer plötzlich die Solvenz in Frage stellten. Das ist aber nicht der Normalfall, solange ein Staat nicht Anleihen in fremder Währung begeben hat und knapp an Devisen wird. Schließt man Solvenzfragen aus, so dreht sich die Tragbarkeit von Staatsverschuldung regelmäßig um die Frage, ob die künftige Zinsbelastung tragbar ist. Hier gibt es eine einfache, unmittelbar einleuchtende Faustregel. Die Staatsschulden dürfen bei konstantem Zins im Durchschnitt prozentual nicht stärker steigen als die Einnahmen. Dann steigt auch die relative Zinsbelastung nicht. Steigt der Zins allerdings relativ zum Einnahmewachstum, dann sinkt die künftige Verschuldungsmöglichkeit. Sinkt der Zins relativ zum Einnahmewachstum, dann steigt die künftige Verschuldungsmöglichkeit. Die letzten 30 Jahre brachten in Bezug auf die Schuldentragfähigkeit von Staatshaushalten gegenläufige Entwicklungen, die in der Summe das heutige Schuldendilemma mitgestaltet haben. In den Industriestaaten sank das durchschnittliche reale Wirtschaftswachstum und damit, bei gegebenem Staatsanteil, auch das reale Wachstum der Staatseinnahmen. Das senkte grundsätzlich die staatlichen Verschuldungsmöglichkeiten, wenn man die Zinsausgabenquote konstant halten wollte. Gleichzeitig ging die durchschnittliche Inflationsrate zurück, sodass das nominale Wirtschaftswachstum noch stärker sank als das reale. Das senkte, für sich genommen, die Verschuldungsmöglichkeiten weiter, wenn man eine konstante Zinsausgabenquote wollte. Gleichzeitig erhöhten aber alternde Gesellschaften und sinkendes Wachstum den politischen Verschuldungsdruck. Da war es sehr günstig, dass gleichzeitig ein erheblicher säkularer Rückgang des Zinsniveaus stattfand. Dieser war so ausgeprägt, dass er den Rückgang der Wachstumsraten überkompensierte und steigende Schuldenquoten bei kaum steigenden oder sogar fallenden Zinsausgabequoten ermöglichte. Für die südlichen Länder des Euroraums trat dieser Effekt noch verstärkt auf, weil sie mit dem Euro auch die niedrigen Zinsen der früheren D-Mark übernahmen. Sie konnten ihre Schuldenstände stark ausdehnen, ohne dass ihre Zinsausgabenquote zunahm. Das ging so lange gut, als die Kapitalmärkte allen Staatsschulden im Euroraum eine in etwa vergleichbare Bonität zusprachen. Als aber bei einer Reihe von Euro-Ländern seit 2009 die Zinsaufschläge, Spreads, gegenüber Bundesanleihen nachhaltig stiegen, traten diese Staaten, was ihre Schuldentragfähigkeit anging, in eine neue Welt ein. Zwar waren die Zinsforderungen der Märkte, mit Ausnahme Griechenland, Portugal, Irland, noch nicht so hoch wie vor der Währungsunion, aber die Schuldenstände waren ja gewachsen und die fehlende Inflation sorgte zudem dafür, dass man in Zukunft bei langsamem Einnahmewachstum auch nur schwer aus den Schulden wieder herauswachsen konnte. Unschwer kann man ausrechnen, dass zum Beispiel ein Land wie Italien mit einem Schuldenstand von 120% des Sozialprodukts, bei einem Zinssatz von zum Beispiel 7%, dauerhaft Schwierigkeiten haben wird, wenn die Staatseinnahmen im Jahr nur um 3-4% wachsen. Dabei ist für jedes Land der Zins, mit dem es nachhaltig wirtschaften könnte, umso niedriger, je höher die bereits eingetretene Verschuldung ist. Natürlich sind die Übergänge gleitend. Aber bei gegebenem Wirtschaftswachstum gibt es für jede denkbare Staatsschuld ein Zinsniveau, bei dem die weitere Entwicklung in dem Sinn außer Kontrolle gerät, dass das Wachstum der Staatsverschuldung nicht mehr beherrschbar ist und das Land seine Schulden nicht mehr begleichen kann. Dies wäre dann der Todeszins. Eine Schuldenregel macht sich die in diesen Zusammenhängen liegenden mathematischen Gesetzmäßigkeiten zunutze und dient dem Zweck, die zulässige Verschuldung eines Landes quantitativ abzuleiten. Durch eine Schuldenbremse kann die so ermittelte Schuldenregel in die administrative und politische Wirklichkeit umgesetzt werden.